Telekom, Fernsprecher Sander, Straße 23 am Radio APW. In meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zigtausende feuerwerkende Menschen, die hier Raketen und in die Luft schießen, Ladykrächer, Kracherzünden, Kanonen, Schläge durch die Gegend werfen und so weiter. Wobei auch hier im Sanderstübel fleißig gefeuert wird. Ansonsten, außer unten Feuerwerkraketen am Himmel, zahlreichen Kanonenschlägen, die dem Berichterstatter vor die Füße fallen, sowie Menschen mit Sektgläsern und Sektflaschen, die hier über die Straße schlendern, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.